Moin Moin und hallo zu Vierecken 211er Transfer News. Am 9.06.2013, auch am Sonntag, sind wir natürlich für euch da. Das Vierecken 211er Universum ist wieder aktiv. Pocho, ich begrüße dich. Schönen guten Tag, hallo. Wir müssen aus Dringlichkeitsgründen jetzt kurz vermelden, dass Marco Kurz beim SVC 8517 Ingolstadt anheuert. Aus Aktualitätsgründen müssen wir das vorne anstellen, denn wir können es nicht mehr in unseren virtuellen Konzeptzettel schreiben, denn er ist voll geschrieben. Ins Portfolio Und sozusagen. bevor wir es vergessen, da unsere Gehirnkapazität auch komplett am Limit arbeitet, sagen wir es vorweg. Marco Kurz wechselt als Trainer zur Ingolstadt. Ich glaube, er wechselt gar nicht, denn er ist ja arbeitslos, ne? Ich glaube auch, er ist arbeitslos und ich denke, da hat er auch endlich mal einen Verein gefunden, wo er gegebenenfalls mit dem 15. Platz oder 14. Platz einen Erfolg feiern kann. Ich denke auch. Das haben wir abgearbeitet. Ich finde, man sollte immer relativ unprofessionell so eine Podcast-Ausgabe beginnen. Wir haben viele, viele Geschichten, wenig Bundesliga-Transfers oder Gerüchte, viel, viel aus England, Spanien, Italien und natürlich Frankreich, der AS Monaco und PSG. Die halten uns ja richtig auf Trab, Pocho. Da weiß man ja gar nicht mehr, wie man durchatmen soll. Und auch Griechenland ist heute vertreten. Griechenland! Relas. Relas Griechenland. Und ja, wir haben noch ein paar Insider-Informationen. Nee, gab es da was bei dir bei der Torfabrik? Nee, bei der Torfabrik war jetzt nicht so viel los. Es werden immer noch bei Gladbach ein paar Namen genannt, die aber eigentlich noch gar nicht spruchreif sind. Also da gibt es im Moment nichts. Wie auch in der ganzen Bundesliga, komischerweise, jetzt in den letzten Tagen. Klar sind da Transfers vonstatten gegangen, aber es fehlte an manchen Stellen einfach dieser Knalleffekt, der im Moment, wie du eben in der Einleitung schon gesagt hast, eher im Ausland zu finden ist. Völlig richtig. Die Bundesliga hat aber schon 47 Millionen an Transfergeldern ausgegeben. Liegt natürlich aber auch daran, dass allein Mario Götze schon 37 Millionen gekostet hat und so ein Sokrates auch 9,5 sogar. 9,5 Millionen gekostet hat. Das läppert sich dann natürlich schon. Und da wird, glaube ich, schon noch einiges passieren. Wobei das Ausland es wie immer vormacht. Die Bundesliga ist da noch relativ entspannt, habe ich das Gefühl. Ich muss ja auch immer Wolfsburg mit in die Verlosung schmeißen, die dann auch irgendwie einen großen Spieler verpflichten. Aber aktuell ist da alles sehr, sehr ruhig. 96 ist relativ forsch, da kommen wir später noch zu. Und Gladbach auch relativ ruhig noch, ne? Ja, definitiv. Also Ruhe, die Ruhe vor dem Sturm, hoffe ich. Und da ist der Sturm wirklich als Wortspiel zu verstehen, denn ja, der Offensive muss auf jeden Fall noch was kommen, meiner Meinung nach. Ein Stürmer auf jeden Fall noch. Und man hört das ja auch immer wieder, dass auf jeden Fall in der Offensive noch was getan werden sollte. Ja, genau. Und natürlich läuft wie immer jeglicher Transferticker nebenbei. Sky Sport News HD laufen nebenbei, wo wir gerade die Marco Kurz Geschichte, Die kurze Geschichte. kurze Geschichte vernommen haben. Und jetzt gerade, hast du gestern den Marco Huck Boxkampf gesehen? Ich habe 5 Minuten reingeguckt und da war mir das so langweilig irgendwo, dass ich mir dann gedacht habe, nee, dann guckst du dir lieber wieder irgendwelche Szenen aus irgendwelchen Serien an, die dir gut gefallen, weil Boxen im deutschen Fernsehen oft für mich eigentlich nicht viel aufregender ist als Hallenmikado. Allein dieses Interieur schon, ne, vom ARD oder was sie da mal, welcher Sender da immer die Kämpfe irgendwie organisieren. Das ist so lame. Das ist wirklich so lame alles. Und ich habe im Vorfeld dann noch die Weigh-ins gesehen, ne, bei dem Ja. Boxkampf. Da habe ich mir schon gedacht, oh Mensch, da geht es heute richtig heiß her. Aber ich habe auch 5 Minuten reingeguckt. Das Geilste natürlich ist immer Uli Wegner und Fritz Dudek. Das sind die coolsten überhaupt. Aber so einen Boxkampf kannst du dir nicht geben. Ist irgendwie. Es ist keine Lösung. Was ich getwittert habe, MMA is a solution. Is a true Vielleicht das ja. solution. Ja. Wenigstens für die Leute, die ein bisschen Testosteron im Körper haben. Genau. Und die gerne ein bisschen Blut sehen. Oder einen ausgekugelten C, wie bei John Ja. Bones Jones, ne? Ja. Pocho, nächsten Sonntag müssen wir vorher, bevor wir es vergessen, was ich mir ja gar nicht vorstellen kann, gibt es wieder eine Countdown-Show. Und zwar zum Blockbuster Pay-Per-View Payback. Ja, und Ich habe das mir wird noch nicht sich auch gekauft. wieder ganz schön, bestimmt wieder Anrufer dabei, die sich richtig darüber freuen, über diesen Pay-Per-View. Bei uns hält sich das ja alles noch ein bisschen in Grenzen, würde ich mal, um das schön auszudrücken, sagen. Aber wenn wirklich Punk wiederkommt, beziehungsweise wenn ich da die Smackdown-Ausgabe mit der Aktion von Heyman sehe, kriege ich schon ein bisschen Lust darauf, um ehrlich zu sein. Wo er da das Team von genau, und wie er dann auf dem Pult stand, und das fand ich gut. Du siehst, eine Zusammenfassung reicht völlig aus. Ja, ja. Ich werde ein neues Schema fahren, und zwar werde ich mir nur noch Zusammenfassung angucken, und dann wollen wir mal sehen, wer am Sonntag der Redelsführer ist. Der Redelsführer dann bei der Countdown-Show. Das bin ich mal sehr gespannt. Es gab ja diese Woche auch keine News, lag einfach daran, dass wir keine News gemacht haben. So, De Bruyne, das ist für mich ein unfassbar interessanter Spieler, sowieso, aber auch natürlich die ganze Geschichte, die Legacy, die sich ja schon um Kevin De Bruyne windet. Erst Leverkusen. Leverkusen ist sich einig. Leverkusen wechselt Schürrle und bekommt dafür De Bruyne. Dann kommt aber Dortmund. Aber Dortmund möchte ihn fest nur kaufen, möchte ihn nicht ausleihen. Am Ende streiten sich Leverkusen und Dortmund. Und es freut sich der FC Chelsea, denn sie holen ihn zurück. Und basta. Ja, ist irgendwo meiner Meinung nach schon fast so eine Rise-and-Fall-Geschichte bei Kevin De Bruyne, der ja von Chelsea weggegangen ist mit der Prämisse, er soll Erfahrungen sammeln, ganz in Ruhe und... Oh, zu Recht, zu Recht. Ja, und soll das ganz easy machen und so weiter. Jetzt spielt er eine Knallersaison in Bremen. Zwei Bundesligisten denken sich, ja, den wollen wir doch haben. Und Chelsea macht dann einfach, ach, wisst ihr was, wenn ihr den haben wollt und wenn Transfermarkt schon sagt, er ist 10 Millionen wert, dann halten wir den doch bei uns. Mhm. Wobei natürlich, und da werden wir sicher auch gleich drauf kommen, Chelsea ja im Moment anscheinend an einem ungefähr 50-Mann starken Kader arbeitet. Ich denke auch. Ich denke auch, es wird sehr, sehr spannend sein. Ich habe so das Gefühl, man hat Mourinho einiges versprochen, um ihn nach London wieder zu lotsen. Und also mit versprochen meine ich einige Spieler. Ja, also auch Hulk, den haben wir zum Beispiel nicht in unserem Zettel. Auch Hulk ist wieder, oder Hulk, oder wie auch immer man ihn da ausspricht, ja, ist auch wieder in der Verlosung beim FC Chelsea. Mourinho soll ein großer Fan von ihm sein. Wird natürlich dann auch nicht billig. Er hat zwar nicht die Bombensaison gespielt, aber kostet immer noch zwischen 45 und 50 Millionen. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend, auch im Anbetracht des Financial Fair Plays, ne? Erstens das, und zweitens stehen ja auch bei Chelsea am Ende nur 11 Spieler auf dem Platz und sitzen vielleicht 4 oder 5 auf der Bank. Ich glaube, dass viele Spieler, die dahin wechseln, natürlich in erster Linie das Geld sehen, was sie da gegebenenfalls verdienen können. Der sportliche Erfolg rückt da irgendwo ein bisschen in den Hintergrund, habe ich das Gefühl. Habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, wird sehr, sehr spannend sein. City, Chelsea und auch United werden, glaube ich, sehr, sehr viel Geld investieren. Wobei die Geschichte Ronaldo United jetzt sehr, sehr nichtig geworden ist. Aber nochmal zum Kevin De Bruyne Transfer. Was würde das denn bedeuten mit André Schürrle? Ich meine, es gab ja dieses pikante Spiel, dieses Michael Ballack Farewell Address Match. Mourinho war ja der Trainer in diesem Spiel von Schürrle. Beide haben immer relativ charming darüber gesprochen, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist, darüber zu reden, sondern das ist der Ehrentag von Michael Ballack. Aber es wirkte meiner Meinung nach schon so, als wenn die beiden schon heute noch, also im Nachgang zu diesem Ballack-Spiel, nochmal miteinander reden. Und es wirkt jetzt auf mich so, dass kein Platz mehr bei Chelsea für Schürrle ist. Erstens, weil natürlich noch 100 Millionen Spieler kommen sollen. Und zweitens, De Bruyne, meine ich, spielt auch links, ne, im Mittelfeld. Absolut. Und Schürrle könnte wieder der Mann sein, der wirklich an der Sache scheitert. Dass Chelsea sagt, wir holen De Bruyne zurück. Für Schürrle wäre das sicherlich der richtige Schritt gewesen, nach England zu gehen, weil er sich nur da vielleicht noch weiterentwickeln könnte und zu einem absoluten Top-Stürmer werden könnte, Offensivspieler, ja, der er zwar immer schon ist, aber da hätte er sicher sich die Hörner noch ein bisschen abstoßen können. Es ist natürlich auch für die Fans, die dann ihren Spieler gegebenenfalls weiter in Leverkusen sehen, bestimmt auch nicht das Schönste zu wissen, der bleibt notgedrungen hier. Das ist sicher eine Situation, mit dem Schürrle dann gegebenenfalls, wenn er dann bei Leverkusen bleibt, im nächsten Jahr erstmal zurechtkommen muss. Sehe ich ganz genauso. Wird sehr, sehr spannend sein, wie das jetzt aussieht. Ich meine, er möchte ja, glaube ich, er hat ja auch bei diesem Ballack-Spiel immer erzählt, noch davor schon, dass er unbedingt wechseln möchte nach Chelsea. Fände ich jetzt auch nicht der schlimmste Club, wenn man mich fragen würde, ob ich da spielen wollen würde. Natürlich definitiv so ein Retorten-Club, aber auch schon ein geiler Club, muss ich sagen. Ja, wird jetzt, glaube ich, relativ eng für André Schürrle, dass er dahin wechselt. Oh, ja. Mein Gott. Ich hätte mich sehr gefreut für ihn, weil wir ihn, glaube ich, auch in der Nationalmannschaft dann gut gebrauchen können, wenn er wirklich ein Jahr Premier League spielt, weißt du, bei einem der besten Clubs Europas. Das bringt den Typen, glaube ich, schon weiter. Auf jeden Fall, das denke ich auch. Und es wäre halt der logische nächste Karriereschritt gewesen, der ihm dadurch vielleicht verwehrt wird. Völlig richtig. Ich finde es wirklich schade. Ich glaube, das können wir so Festmuscheln. Muss mal kurz hier was notieren. Jetzt gibt es eine Geschichte zum nicht so bekannten Spieler. Ich musste mich auch ein bisschen erstmal reinlesen in die Personalie. Und zwar Edgar Pripp, der ja schon im Wort stand beim FSV Frankfurt, hätte ich fast gesagt, bei der Eintracht Frankfurt. Und jetzt soll das wohl gar nicht mehr alles so fix sein, denn Hannover 96 bietet wohl deutlich mehr an Ablösesumme. 2,3 Millionen Euro bietet Hannover 96. Man weiß jetzt nicht, was Frankfurt geboten hat. Jetzt aber schaltet sich auch noch Borussia Dortmund in die ganze Geschichte ein. Sprich, als Backup irgendwie auf der linken Seite würde er dann spielen. Und ich bin sehr gespannt. Er stand mit Frankfurt im Wort. Jetzt ist 96, bietet deutlich mehr Geld. Dortmund möchte auch den Jungen haben, verspricht ihm aber keine Stammposition. Oh, jetzt sehe ich gerade bei Sky Sport News HD De Bruyne zu Chelsea. Was wird aus Schürrle? Man muss ganz ehrlich sagen, die hören doch alle von uns ab, oder? Die hören nicht nur von uns ab. Die hören live zu, glaube ich einfach nur, obwohl es nicht möglich ist. Irgendwie gibt es immer so einen Weg, oder? Ja, eben. Ich denke, Sky hat... Non-PG is watching you, ich sag's immer wieder. Ja, naja. Und ja, Edgar Pripp ist 23 Jahre alt von Sportvereinigung Greuther Fürth und ist ja ein sehr begehrter Spieler, wie ich jetzt festgestellt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir jetzt nicht sonderlich positiv aufgefallen in der 50. Bundesliga-Saison. Aber ich habe jetzt auch natürlich nur die 96 und Bayern-Spiele gegen Greuther Fürth gesehen und... scheint aber ein guter Junge zu sein, soll sehr, sehr schnell sein, dynamischer Spieler und natürlich sehr jung. Würde zu 96 natürlich sehr, sehr gut passen, würde dann aber auch bedeuten, dass Husti ordentlich Dampf unterm Arsch bekommt auf der linken Seite. Wäre vielleicht auch nicht das Verkehrteste, denn Konkurrenz belebt ja bekannterweise das Geschäft. Aber an mir ist er auch ein bisschen vorbeigegangen. Mir ist der Name in Erinnerung geblieben, dadurch, dass ich ihn immer Edgar Pritt genannt habe, wie den Kleber. Ja, Prittstift, nein, es ist der reine Edgar Prittstift. Ja, ganz genau. Und ich denke auch, diesen Namen wird er sehr oft, wenn er mal eine Ausbildung gemacht hat, als Spitznamen bekommen haben. Aber es ist sicher kein Spieler, der jetzt dieses Wow-Erlebnis bei einem Fan bzw. bei einem Beobachter erzeugt. Aber das heißt ja nicht, dass er gegebenenfalls in der Mannschaft, wenn er in der Mannschaft spielt, die dann natürlich deutlich besser ist als Greuther Fürth, nicht vielleicht seine Chance nutzt und auf dieser Position stark einschlägt. Ich kann mir das schon vorstellen. Also ich habe den Namen auf jeden Fall mitbekommen, auch wenn ich ihn oft falsch ausgesprochen bzw. verstanden habe. Und das ist für einen Spieler, der natürlich den Schritt dann von Greuther Fürth hin zu einem dieser Vereine macht, sicher ein ganz großer Fortschritt. Und da freue ich mich auch für den Jungen, weil wenn er 23 ist, glaube ich, dann ist das auf jeden Fall ein Schritt, den er sich verdient hat durch seine Arbeit. Finde ich auch. Wird spannend, glaube ich, zu beobachten sein, die ganze Geschichte, wie sich jetzt da Frankfurt drauf einstellt, dass es da jetzt anscheinend mehrere Interessenten gibt. Ja, bin ich mal gespannt. Ich als Hannoveraner würde mir, glaube ich, schon wünschen, dass der Junge nach Hannover kommt, denn im Mittelfeld haben wir ja zum Bittencourt wirklich einen guten Mann verpflichtet und natürlich ist Edgar Pripp, der auch noch so einen alternden Husti da ein bisschen Dampf unterm Kessel machen würde, fände ich auch ganz gut. Also das Mittelfeld ist sowieso ein bisschen die Schwachstelle bei 96 und ja, warum nicht? Ja, eben, ganz genau. Und es ist auf jeden Fall, muss auch jeder Verein irgendwo so ein Backup beziehungsweise jungen Spieler, finde ich, in der Hinterhand haben, auch wenn man gegebenenfalls einen gesetzteren beziehungsweise älteren Spieler da auf der Stammposition hat, kann auch dieser ja schon dem jungen Spieler eine ganze Menge mitgeben und ist eine gute Ausgangslage auf jeden Fall. Und ich habe auf der neuen Presse, neuepresse.de gelesen, dass, also wir haben ja schon fest den Sané verpflichtet aus Nancy. Ja. Als Innenverteidiger und der auch als Sechser spielen kann. Jetzt aber soll es gar nicht mehr so unrealistisch sein, dass 96 Olivier Giroud doch noch mal wieder zurückholt aus London. Mhm. Der war ja nur ausgeliehen aus London. Der sollte dann wieder zurück. Ne? Genau, sollte wieder zurück. Stand jetzt ist es wohl auch noch so, aber das ist natürlich ein überdurchschnittlich guter Spieler, der wesentlich zu teuer ist für 96. Und wie es jetzt aussieht, soll Giroud wohl doch nochmal ausgeliehen werden für eine Saison. Das ist das, was ich so gelesen habe. Und das wäre natürlich dann ein Bomben-Innenverteidiger-Duo. Und ja, es ist relativ kurz die Nachricht hier bei neuepresse.de, aber ja, es scheint wohl, also Giroud hat immer gesagt, dass er bei 96 bleiben möchte. Sein Schweizer Nationalmannschaftskollege Mario Eggimann wechselt ja in die zweite Liga nach Berlin, nach Union Berlin und wird ihn mit Sicherheit nicht so freuen, aber ich glaube, Giroud, möchte man gar nicht meinen, ist Schweizer, aber möchte gerne bei uns bleiben, möchte gerne bei 96 bleiben und 96 möchte ihn mit Sicherheit auch behalten. Und ich denke mal, wenn wirklich beide Parteien so darauf drängen, weiter miteinander zu arbeiten, dann wird auch London da irgendwie einknicken, kann ich mir gut vorstellen. Ja, was wollen sie denn mit einem Spieler, der eigentlich woanders spielen möchte? Ja. Das hat eigentlich noch nie funktioniert. Aber es wäre sicher für Hannover ein sehr, sehr wichtiger Schritt, besonders halt, um die Verteidigung weiter zu verbessern. Denn das ist das Wichtigste eigentlich in der nächsten Saison. Das ist es, genau. Im Mittelfeld vielleicht ein bisschen kreativer zu werden und endlich die Innenverteidigung ein bisschen zu stabilisieren. Man hat ja mit Steven Cherundolo hinten rechts einen alternden Mann, der aber immer Jahr um Jahr um Jahr seine Leistung bringt. Und hinten links, da gibt es ja mehrere Spieler, die da wirklich gut sind. Aber es ist die Innenverteidigung, die so ein bisschen Sorgen bereitet bei 96. Und wenn man da wirklich mit diesen beiden Jungs in die neue Saison starten könnte, in die 51. Bundesliga-Saison, das wäre schon der Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es wäre auf jeden Fall ein Fortschritt für Hannover 96. So, und jetzt kommen wir zu einem kleinen Real Madrid-Block. Und zwar war ja Manchester United jetzt unter der Woche wohl mehr daran interessiert, Ronaldo wieder zurückzukaufen. Aber das ist wohl alles Humbug. Er möchte seinen Vertrag verlängern, der endet 2015. Und ich glaube, das passt schon. Weißt du, Cristiano Ronaldo, das Enfant terrible eigentlich des Weltfußballs mit der glamourösten Mannschaft, die es überhaupt gibt. Also das passt schon, finde ich. Also, ja, würde ich auch so unterschreiben, auf jeden Fall. Ne? Und ja, Ronaldo möchte ich eigentlich schon weiter in Madrid sehen. Wenn dann überhaupt wieder zurück bei Manchester. Aber nee, ich weiß nicht, wenn der dann auch noch irgendwie zum Monaco oder PSG wechseln würde, das wäre richtig doof. Ich weiß nicht, ich kann es nicht richtig sagen. Also es wäre ein bisschen too much irgendwo, ne, weil man die französische Liga ja auch nicht so mitbekommt, beziehungsweise das Produkt an sich der französischen Liga ja auch nicht so attraktiv ist, dass man jetzt sagen würde, das gucke ich mir jede Woche an. Mhm. Es ist natürlich auffällig, dass sowohl PSG als auch der AS Monaco zurzeit natürlich mit dem Geld um sich wirft. Klar, die Investoren sind da, haben das Geld. Aber auch diese Blase wird sicher irgendwann platzen und da muss man weiter gucken, was Sache ist. Ne? Ich denke auch, das wird irgendwann ein böses Ende nehmen. Also spätestens oder frühestens, sage ich mal, jetzt in der nächsten Saison, in der übernächsten Saison, wenn es da wirklich beim Financial Fair Play in die Vollen geht. Ich bin sowieso gespannt, wie man das rechtfertigt. Ob man wirklich irgendwie so einen Mäzen hat oder einen Oligarchen, der einfach nur 100 Millionen Trikots kauft. Ich meine, das kann man ja wirklich keinem verbieten, dass irgendwer jetzt irgendwie so und so viele Trikots kauft. Aber das muss ja irgendwie durchschaubar sein. Also, Spannend. Wie dieses Wort zieht sich alleine durch diese Transfer-News-Aufgabe schon durch. Aber genau das ist es ja auch in dieser Zeit jetzt zwischen den Saisons, um es mal so zu nennen, was das Salz in der Suppe ausmacht, ganz genau. Ja, ich bin da wirklich sehr gespannt. Aber was ich dazu nur sagen kann, ist, die Bundesliga ist wirklich fantastisch aufgestellt für die Zukunft und wirklich ohne große Schulden und fair gewirtschaftet. Das ist wirklich alles ganz, ganz geil. Jetzt sehe ich gerade einen Trailer. Kennst du den Der Fall Phil Spector? Nee. Mit Al Pacino? Ist eine HBO-Produktion. Guck mal an. Ja. Ich habe mich gerade ein bisschen abgelenkt. Muss ich gleich mal aufnehmen. Muss ich gleich mal aufnehmen drücken. So, und Angel Di Maria, ein Spieler, den ich wirklich sehr, sehr gerne sehe auf der rechten Seite bei Real Madrid, will wohl seinen Vertrag verlängern. Das hat er in einem Interview mit der Marca kundgetan. Er fühlt sich sehr, sehr wohl in Madrid. Er mag es, wie die Menschen ihn dort behandeln. Und ich glaube, er bringt auch immer seine Leistung, auch wenn er nicht immer regelmäßig spielt, aber ich glaube, so ein Angel Di Maria in der Mannschaft zu haben, das ist immer, glaube ich, von Vorteil. Wenn der reinkommt, reißt er sich den Arsch auf und wenn er von Anfang an spielt, ist er auch immer eigentlich mit dabei und kann ich jetzt nicht großartig zu sagen, aber ich würde... Nee, aber er hat sicher seinen Arbeitgeber da gefunden, er fühlt sich wohl da, er spielt zwar nicht regelmäßig, wie du schon sagtest, aber er ist auf jeden Fall ein verlässlicher Spieler und auch solche Spieler sind halt auch gebraucht bei Vereinen, besonders die, die halt in sowohl nationalem als auch internationalen Pokalwettbewerb sehr weit kommen. Genau. Ich denke auch, das ist eine sinnige Geschichte, wenn man mit Angel Di Maria einfach verlängert und ja, wenn er sich auch noch wohlfühlt, dann ist es das Beste. Die Odyssee, bisher in jeder Transfer-News-Ausgabe von Vierhecken 2Elber vertreten, Falcao, Radamir Falcao, glaube ich der Vorname, wird wohl heute dann zum letzten Mal in der Sendung sein, denn jetzt ist auch herausgekommen, für wie viel er gewechselt ist von Atletico zum AS Monaco, und zwar für schlappe 60 Millionen Euro, Pocho. Ja. Was sage ich dazu? Ist ja nix, ne? Ist ja Handgeld, könnte man es fast bezeichnen. Mhm. Nehmen wir Spaß beiseite, ist natürlich eine enorme Ablösesumme, wenn man das halt mit Spielern wie Götze oder ähnlichem vergleicht. Aber seine Quote spricht natürlich für ihn. Ja, okay. Und auch wenn Hartzweck keine Tore schießt, Falcao wird sicher Tore schießen, glaube ich. Ja, bin ich mal gespannt, wie man das dann rechtfertigt, dass man in der zweiten Liga in Frankreich, denn sie sind ja Aufsteiger, Monaco, wie man da rechtfertigt, dass man so viel Geld eingenommen hat, um sich Coentrao und Falcao und Carvalho ist, glaube ich, auch eingewechselt, sich zu leisten. Monaco hat aber immer ein starker Stürmer gespielt, das darf man nicht vergessen. Also ja, absolut, aber ich möchte mal wissen, wie man das rechtfertigt, dass man dann 100 Millionen ausgeben kann für die drei Spieler oder mehr als 100 Millionen. Ja. Ja, weiß nicht, ich möchte jetzt nicht die große, den gehobenen Zeigefinger hier auspacken, aber ich finde das schon ein bisschen, ja, unfair, schon ein bisschen, weißt du? Ja, natürlich, klar. Das hat ja auch nichts mit diesem Grundgedanke zu tun, der im europäischen Fußball Einzug halten soll. Von daher ist das eine ganz klare Gegenbewegung, aber was dem Investor bzw. dem Verein AS Monaco sicherlich im Moment sehr peripher tangiert. Das ist natürlich richtig, Pocho, da hast du wieder die richtigen Worte getroffen. Edinson Cavani, habe ich das Gefühl, wird zum neuen Falcao in dieser Sendung, denn es gibt anscheinend keinen Club, an dem Cavani nicht interessiert ist, obwohl Gladbach und Hannover können wir da rausnehmen, oder? Knapp, aber ich glaube, die finanziellen Mittel sind da nicht ausreichend, glaube ich. Obwohl, also haben Tätenmann schon ganz gerne, ne? Ja, das ist ein Spieler, den, glaube ich, jede Mannschaft, der jeder Mannschaft gut zu Gesicht steht. Ja, ein Spieler. Fast, ja. Bitte? Das glaube ich auch, ja. Und es ist auf jeden Fall ein Spieler, der, sagen wir es so, der mit seinen Impulsen ein ganzes Spiel an sich reißen kann. Und das zeigt ja die Qualität und das zeigt halt auch, dass natürlich viele Vereine diesen Spieler haben wollen, ist doch ganz klar. Und zwar haben sich da jetzt eingereiht unter anderem Real Madrid. Oh, gibt Schlimmeres von Interessenten. Manchester City. Und natürlich unsere Lieblingstruppe aus London. Chelsea ist auch wieder dabei, die den Spieler haben wollen. Ja. Schon seltsam, wen Chelsea alles haben will. Bin auch gespannt, mit wie viel Stürmern die dann nächstes Jahr spielen. Also. Ja, vielleicht ist das ja auch so, dass Mourinho einfach jetzt einfach mal das System umwechselt und dann nicht mehr 4-4-2 oder 4-5-1 spielt, sondern einfach, weiß ich nicht, 8-7-4 oder so. Wer weiß doch schon. Das weiß man natürlich nicht, ne? Nö. 8-7-4, ja, das kann sein. Hauptsache, die Viererkette bleibt hinten stehen. Ja, ne? Eben, genau. Ja, oder Juve spielt ja mit Dreierkette aktuell. Ist eigentlich auch die modernere Version, denn die Viererkette, sagen wir es wie es ist, die hat eigentlich schon in der Form ein bisschen ausgedient, da sie ja nicht mehr eigentlich eine Kette ist, wie sie mal war, Mitte der 90er oder sowas, als ein gewisser Bernd Kraus zum Beispiel bei Borussia Mönchengladbach 1995 den Pokal geholt hat und mit einer Viererkette gespielt hat, die unter anderem mit Spielern besetzt war. Ach, die Namen kann ich gar nicht mehr nennen, da fange ich direkt wieder an zu heulen. Nein, Spaß beiseite. Es ist auf jeden Fall ein System, was die Offensive gestärkt hat, aber mittlerweile ist eine Viererkette meiner Meinung nach, und ich unterstreiche da meine Meinung, ich weiß, dass ich vielleicht nicht der Taktikfuchs bin, aber man sollte ja dazu sagen, ich habe auch mal 10 Jahre Fußball gespielt und bin auch ausgebildeter Schiedsrichter, also ein bisschen Ahnung habe ich da auch. Und ich glaube einfach, dass die offensiven Außen halt mittlerweile nicht mehr das sind, was zu einer klassischen Viererkette gehört. Das unterstreicht natürlich auch, dass Philipp Lahm letztes Jahr 19 Assists hatte oder 16, eins von beiden. Ja, aber das zeigt natürlich, dass die eigentlich viel offensiver spielen, besonders die Rechts- und Linksverteidiger. Das war nicht immer so, das ist aber halt Tiki-Taka und das gehört halt dazu. Die Rechts- und Linksverteidiger, meiner Meinung nach, auch die hotteste Position im Weltfußball. Also, wenn du da gut besetzt bist, da hast du schon die halbe Miete. Ja, das war aber schon früher der Fall, dass zu Manager-Spielzeiten, wo ich immer sehr gerne Anschluss 3 gespielt habe, die Rechts- und Linksverteidiger eigentlich immer die teuersten waren. Anschluss 3 Gold, ne? Großartig. Ja, das war Anschluss 2 Gold, glaube ich. Anschluss 2 Gold, ja? Ja, und Anschluss 3 ist ja im Jahr 2000 rausgekommen. Das ist mein absolutes Lieblingsmanager-Spiel, weil die neuen von EA und so, die sind mir einfach zu sehr, zu tief in die Materie. Mhm. Und ja, das Lustige ist halt, dass man dann eine Zeit lang danach immer die Jugendspieler, die man sich dann bei dem Spiel gekauft hat, irgendwann selber in der Bundesliga und so gesehen hat. Das ist leider mittlerweile vorbei, denn auch ich bin mittlerweile, wie es nun mal halt ist, 31, wenn ich dieses Spiel beginne in meinem echten Alter. Und als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, war ich halt 18. Also die Zeit ist ins Land gegangen. Aber wer nicht mit der Zeit geht, muss halt mit der Zeit gehen. Das hast du schön gesagt. Denn auch Ascaron, die ja das Spiel damals gemacht haben, ja, sind nun auch gegangen. Geschichte. Ja. Sind nur noch Geschichte, Pocho. Ja. Edinson Cavani haben wir besprochen. Also es gibt viele, viele Interessenten. Und ich denke mal, ich kann prognostizieren, dass wir in den nächsten ein, zwei Transfer-News-Ausgaben ihn wieder dann erwähnen. Ja, wo er dann endgültig hingewechselt ist. Genau. Wenn es wieder Gerüchte gibt, werden wir die definitiv hier erwähnen. Aber wenn es vielleicht auch schon einen fixen Transfer gibt, dann natürlich erst recht. Absolut. Luis Suarez vom FC Liverpool, der, wie ich finde, beste Stürmer in England aktuell, hat bei einem Interview gesagt, dass er wenn es eine Anfrage von Real Madrid geben würde, könnte er nicht Nein sagen. Und das ist natürlich schon, ist eine Aussage, die schon weit blicken lässt irgendwo, ne? Denn das ist ja eigentlich eine Einladung für Real Madrid zu sagen, huch, der will ja zu uns. Dann geben wir mal 50 Millionen für den Mann aus oder noch mehr. Nein, es ist sicher ein Stürmer, der auch, wie eben genannt hat, zu jedem Verein passen würde, aber den sich halt nur eine Handvoll Vereine leisten können. Nicht nur von der Ablöse, sondern auch vom Gehalt. Mhm. Und ich bin halt der Meinung, dass Luis Suarez auf jeden Fall ein Stürmer ist, von dem wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel sehen werden. Völlig richtig. Sein Berater übrigens, der Bruder von Pep Guardiola. Deswegen gab es ja auch oft und lange die Gerüchte, dass Luis Suarez zum FC Bayern München wechseln würde. Der Bruder von Pep Guardiola, der ist sowieso so präsent momentan in den Medien, finde ich. Also. Hat er jetzt auch ein Interview, ne, wo er erzählt hat, dass Pep irgendwie am Tag 4 Stunden Deutsch lernt. Ja. Ich habe es auch vor ein paar Ausgaben ja schon gesagt. Ich bin davon überzeugt, dass der sogar in einem besseren Deutsch seine erste PK halten wird als so mancher Trainer von Werder Bremen. Also von daher ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich glaube, dass Guardiola eher Servus sagt als Mon-Mon. Mon-Mon, ja. Bin ich mal gespannt. Sowieso die ganze Geschichte mit Bremen wird sehr, sehr interessant nächstes Jahr. Ja, ich bin auch mal gespannt. Da werden ja Namen genannt, die sind ja eigentlich bessere Amateurspieler, die im Moment dahin wechseln sollen. Also es ist schwierig. Also es kann funktionieren, aber ich glaube, was ich da auch wieder als Vergleich ranziehe, ist die Verpflichtung von Oliver Kreuzer, der bei seiner PK davon gesprochen hat, dass der HSV eine ähnliche Strahlkraft wie Dortmund, Bayern oder sowas hätte. Haben die alle letzte Saison irgendwie keinen Fußball geguckt, frage ich mich dann oder so. Ich meine, dass der Hamburger SV gegen besagten FC Bayern München 9 Dinger gekriegt hat und dass Bremen mit Ach und Krach in der Liga geblieben ist. Und die reden alle von internationalen Sachen und so. Dann doch lieber, so wie bei meinem Herzverein, um ihn mal so zu nennen, alles ein bisschen auf Understatement und alles, was mehr ist, mitnehmen. Und das können aber Vereine anscheinend von vom SV Werder Bremen und Hamburg, vom Hamburger SV nicht. Für mich war der SV Werder Bremen immer ein sehr sympathischer Verein, der irgendwo bodenständig war. Das ist jetzt schon irgendwo weg mit diesen Verpflichtungen von, beziehungsweise der Verpflichtung von Robin Dutt. Mhm. Ja, und der HSV, der ist, glaube ich, seit Uwe Seeler noch nicht mehr wach geworden. Und die schaffen es halt immer mit Ach und Krach, beziehungsweise auch mal besser, in der Liga zu bleiben als Dino, ne? Bin gespannt, wie das da echt mit Bremen weitergeht. Also wenn schon so ein Cedric Macchiardi, der schon beim VfL Wolfsburg 2008 eine Katastrophe war, ja. Wenn der als Heilsbringer irgendwie kommt, ist sehr interessant. Ich sage nur, es wird sehr interessant. Mein wahres Gefühl werde ich jetzt nicht preisgeben. Carlos Tevez, der Skandaljunge von Manchester City, den zieht es wohl nach Mailand und zwar in einem Tauschgeschäft mit El Shaarawy, Italiens größten Offensivtalent und der dafür natürlich zu City wechseln sollte. Und Tevez soll vom Präsidenten von AC Mailand oder vom Manager, keine Ahnung, der Wunschspieler sein und ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt Tevez holen müsste. Und damit El Shaarawy opfert irgendwie, das fände ich ein bisschen doof, weil ich halte Shaarawy schon für den perspektivisch einer der besten Spieler, die es überhaupt in Europa gibt. Und boah, ja. Schwierige Entscheidung, kommt aber da auch meiner Meinung nach ein bisschen darauf an, dass ein Tevez sicher ein Spieler ist, der nicht nur polarisiert von seiner Art und Weise, sondern auch ein Spieler ist, der, wie ich eben schon mal bei einem anderen Namen gesagt habe, der ein Spiel alleine entscheiden kann. Und solche Spieler sind besonders im taktisch sehr geprägten Italien für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Und vielleicht sogar wichtiger als irgendwelche Perspektivspieler, die mal für 10 Minuten oder 20 Minuten reinkommen. Ist immer schwierig zu beurteilen, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass es sich darum dreht halt. Ja, das kann natürlich sein, aber bin gespannt. El Shaarawy für Manchester City, glaube ich, schon eine Verpflichtung, die schon Impact hat, definitiv. Aber auch wieder ein schwieriger Typ, El Shaarawy. Aber da ist man ja schon gewohnt, ne? Balotelli und Co. sind ja, Gattuso damals auch schon, sind ja nämlich die allersympathischsten gewesen. Absolut. Und ich denke mal, in England wird ihm dann schon gezeigt, was Sache ist. Also. Ich denke auch, da wird er nochmal ganz anders reingenommen als beim Schlaftablettenfußball aus der Serie A. Wayne Rooney, der ja schon seit mehreren Wochen oder Monaten kokettiert, dass er Manchester United verlassen möchte, denn er fühlt sich da nicht mehr wirklich wohl in der Stadt und beim Verein etc. Jetzt unter David Moyes ist er auch wohl gar nicht mehr so gesetzt, denn als Rooney vor vielen, vielen Jahren, ich glaube es war 2006, wo er zu Manchester United gekommen ist, war ja auch schon unter David Moyes Trainer bei FC Everton und dort war ja auch nicht der beliebteste Schützling von David Moyes und das sieht wohl jetzt stark danach aus, dass Rooney wirklich den Club verlässt. Der ewige United-Spieler wird wohl echt den Club verlassen und zwar, wie es im Moment aussieht, in Richtung London zum FC Arsenal. Hört sich erst ein bisschen komisch an, wieso sollte er das machen und wie kann sich Arsenal das leisten, aber aufgrund vieler TV-Millionen und Sponsorenmillionen soll man auf rund 80 Millionen Euro kommen, die Arsene Wenger dieses Jahr in neues Spielermaterial stecken kann und das würde natürlich dann schon passen. Ich denke mal, so ein Rooney kostet zwischen 30 und 35 Millionen. Muss man auch immer noch ein bisschen gucken, dass der Typ einen mega Impact hat, auch mega Merchandise drawn ist und das würde schon Sinn machen, aber ich glaube, ich persönlich glaube nicht, dass Rooney zum FC Arsenal wechselt. Weil es ist einfach ein Rückschritt. Ja, für Arsenal ist es definitiv ein guter Coup, den sie da landen würden, aber für Wayne Rooney ist es einfach ein Move, der nicht gut ist für seine Karriere, dann lieber irgendwie, weiß ich nicht, zu Borussia Dortmund oder sowas. Warum nicht? Ja, ich würde aber auch unglaublich gerne einen Wayne Rooney oder einen spitzen englischen Spieler gerne mal in der Bundesliga sehen. Borussia Dortmund? Ja, das könnte funktionieren gegebenenfalls, weil man muss ja mal sagen, wie es ist, die englische Spielweise trifft ja eigentlich in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr oder hat eigentlich in den letzten Jahrzehnten fast schon keine Chance gegen den deutschen Fußball. Aber Ausnahmespieler aus England sieht man auch wenig in der Fußball-Bundesliga. Ja. Und von daher würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich diesen Spieler oder auch einen anderen Topspieler englischer Nationalität irgendwann in der Bundesliga sehen würde. Wayne Rooney wäre natürlich auch ein Gewinn für jede Liga, für jede internationale Liga, denn alleine von seinem Bekanntheitsgrad und seinem Stellenwert ist er schon ganz großer, muss man einfach sagen. Ich muss natürlich dazu sagen, es gibt keine Gerüchte oder keine Anhaltspunkte, dass Wayne Rooney zu Dortmund wechseln sollte, aber ich bin der Meinung, gebt alles aus, was ihr habt. Ihr habt genug Kohle, ihr habt viel, viel Geld eingenommen durch den Champions League Final Einzug, ihr habt viel, viel Geld für Mario Götze bekommen, kommt auch noch den ein oder anderen Taler für Moritz Leitner, heißt er Moritz Leitner? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon, ja. Zwei Jahre ausgeliehen wird, da kommen wir gleich noch dazu. Und dann eventuell noch 20, 25, 26 Millionen für Robert Lewandowski. Also da sind schon ein paar Mark dazugekommen jetzt auf dem Konto der Dortmunder. Und warum nicht mal 35 Millionen für Wayne Rooney ausgeben? Ist natürlich ein Hardcore-Transfer, den musst du erstmal so auf die Beine stellen, aber finanziell bin ich der Meinung, kann es Borussia Dortmund. Es würde sich sportlich lohnen, da bin ich mir sicher, bin ich mir absolut sicher, dass der Typ einschlägt. Und zweitens, das wird das meistverkaufteste Trikot der Bundesliga-Geschichte, das schwöre ich dir, Bein ja. auf Penis. Ja, auf jeden Fall, genau an solche Gedanken komme ich dann auch recht schnell, man muss sich das nur mal vorstellen, was da ein Geld drin hinterstecken kann, hinter so einem Menschen. Nicht nur an Merchandise-Einnahmen von Trikotverkäufen, sondern auch von Werbeeinnahmen, die dieses Gesicht dann einfach als Werbung machen wollen. Ne? Und alleine Alpecin wird auf Rain Woody anspringen wie sonst noch was. Und von daher bin ich da sehr gespannt. Es ist natürlich, wie du eben schon sagtest, nicht ansatzweise ein Gerücht. Aber wir von 4 Ecken 2 Elfer dürfen ja auch einfach mal sagen, das würde uns gefallen. Und ja. Das tun wir damit einfach. Das tun wir damit einfach. Doping für die Haare ist, glaube ich, der Slogan, ne? Passt völlig. Interessant, was da mit Wayne Rooney passiert. Ich finde ihn eigentlich einen ganz coolen Typen. Ne, ist ein schöner Barbrawler, der haut auch mal schön in irgendwelchen Kneipen oder Pubs irgendwelchen Leuten auf die Fresse. Das gefällt mir so immer ganz gut. Ich mag ja lieber böse Menschen als gute Menschen. Und ja, das kommt auch daher, da wir ja selber böse Menschen sind. Ganz böse Menschen. Bitter böse Menschen, genau. Und ja, bin ich ja mal sehr gespannt, wie die Geschichte endet. Vielleicht auch müssen wir da Real Madrid in die Verlosung schmeißen. Werden wir sehen. Aber es gibt auch noch einen zweiten Stürmer, der mit Arsenal London in Verbindung gebracht wird. Und zwar ist das Higuain, der ja den Verein verlassen soll, also Real Madrid. Und da wären wir bei 20 bis 25 Millionen Euro Ablösesumme. Oder Schnapper sozusagen. Ne? Es ist absoluter Schnapper im Gegensatz zu Wayne Rooney. Und da würde ich mir fast sagen, das passt für Higuain, denn da ist er definitiv Stürmer Nummer 1. Ja. Hat eine perspektivisch gute Mannschaft und Arsenal kann den Typen gut gebrauchen. Da würde ich fast sagen, das passt wie Arsch auf Eimer. Ja, schön gesagt auch, ja. Nee, ist auf jeden Fall ein Spieler, der auch sich wahrscheinlich in dieser Mannschaft sehr wohl fühlen würde und wie gesagt, dieses Handgeld, möchte ich es mal nennen, von 20 bis 25 Millionen, das ist ja nix. Ist nix, ne? Das geben die, glaube ich, auch aus, um um das Stadion mal neu anzustreichen oder so. Und dann kann man sich auch mal einen Stürmer holen. Also das ist schon in Ordnung. Das sehe ich genauso. Ja, ich bin gespannt, wie auch die Geschichte ausgeht. Denn Higuain, definitiv kein schlechter Mann. Vielleicht auch einer für Borussia Dortmund. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen lächerlich, dass ich jeden mit Dortmund in Verbindung bringe. Aber diese ganzen Typen, die ich da gelesen habe bei Dortmund, die habe ich auch alle gar nicht in die Sendung hier gepackt, weil das ist alles... Ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist alles scheiße. Wir haben am Ende, die letzte News ist eine News, die wird auch immer unrealistischer, aber wenn der Typ kommt, das ist Impact. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Markus Berg vom HSV, denn der wird wahrscheinlich seinen Weg nach Athen finden. Panathinaikos is calling. Ja, Hellas für Markus Berg. Für mich ein ganz klarer Rückschritt, weil dieser Junge ja nach Hamburg gekommen ist mit sehr großen Vorschusslorbeeren. Ist da aber nie wirklich eingeschlagen und der ist ja nicht der einzige Spieler des HSV, der gegebenenfalls den oder beziehungsweise der eigentlich schon beschlossen den Verein verlassen soll. Neben Markus Berg sind es noch Robert Tesche und Gojko Kacar, die den Verein verlassen sollen. Auch Spieler, die sicher nicht ihre Hochphase der Spielereien beim HSV hatten, aber alles drei Spieler, die sicher in der Bundesliga auch weiterspielen könnten. Und wenn ich solche Namen höre, dass die einen Verein verlassen, dann hoffe ich immer, dass ich solche Namen nicht bei meinem Verein irgendwann auf der Homepage lese. Aber das zeigt natürlich auch, dass der HSV mit seinem neuen Sportdirektor, mit Oliver Kreuzer, sicher einen anderen Weg gehen will in Zukunft. Ja, so ein Tesche, das wünscht man natürlich gar keinem. Ne? Also das ist ja eine ultimative Krampe. Gojko Kacar wurde auch schon mit 96 oft in Verbindung gebracht, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, nö, dann spielen wir lieber zu 10. Ja. Ja, Markus Berg nach Athen, da wird er wenigstens spielen, denke ich mal. Dazu kann ich echt nichts sagen, da kann ich nur spekulieren. Ich habe keine Ahnung, wie die Mannschaft da aussieht. Ich weiß, dass da immer so ein Ronaldinho, ach Quatsch, so ein Rivaldo mal gespielt hat, glaube ich, ne? Ja. Und ab und zu spielt er mal so ein Kasper, aber kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja, ich weiß nicht, ob es im Moment die beste Alternative ist, nach Griechenland zu wechseln, aber naja, ja, das ist ja auch dahingestellt. Ja, bin ich auch gespannt, wie das ausgeht. Aber ich glaube, wenn er dann in Athen ist, dann werden wir auch lange Zeit nichts mehr von ihm hören bekommen. Auch international nichts. Berlin, jetzt kommen wir zu einem kleinen Berlin-Blog. Denn Berlin die Berliner beenden ihre aktuellen Transferaktivitäten, wenn denn kein Spieler mehr den Club verlässt. Und zwar sind 4 Spieler bisher zum Club gekommen: Johannes Vandenberg von der Fortuna Düsseldorf, Hajime Hosogai von Bayer Leverkusen, Sebastian Langkamp vom FC Augsburg und Alexander Baumjohann von Kaiserslautern. Das sind die 4 Spieler, die zur neuen Saison bei den Berlinern spielen. Und ich glaube, damit sind sie ganz gut aufgestellt, weil mit dem Aufstiegskader sonst grob in der ersten Liga spielen und ja, war ja auch da schon relativ erfolgreich in der zweiten Liga, sind ja da Meister geworden. Und ich glaube, Pocho, du noch ein paar Worte dazu, aber ich denke, diese vier Transfers, vor allen Dingen Hosugai, den ich für einen sehr guten Mann halte von Leverkusen, sind schon gute Verpflichtungen. Baumjohann, muss ich sagen, aus dem wird nie was, glaube ich nicht. Für mich ist die überraschendste Verpflichtung da eigentlich die von Vandenberg. Mhm. Vandenberg ist ein Spieler, den ich ja auch noch aus Gladbacher Zeiten ganz gut kenne. Genau wie Baumjohann, aber Vandenberg war immer ein Spieler, der sich meiner Meinung nach total mit der Fortuna aus Düsseldorf identifiziert hat, seitdem er dahin gewechselt ist. Ein Spieler, der sicherlich auch, dem es nicht schlecht getan hätte, noch mal ein Jahr in der zweiten Bundesliga zu spielen. Da würde mich wirklich interessieren, warum wechselt so ein junger Spieler dann nach Berlin? Ist es die Perspektive? Fragezeichen für mich, weil es heißt ja nicht, dass Berlin auch in der nächsten Saison wieder gegen den Abstieg spielt. Das ist ja überhaupt nicht gesagt. Dann kann es ja eigentlich nur noch das Geld sein und das würde mich wiederum wundern. Aber das sind halt Fragen, die ich mir dann stelle. Aber wie du schon gesagt hast, sicherlich sind alle vier und besonders der junge Mann aus Leverkusen sicher eine Verstärkung für Hertha. Und auch wenn ich Jos Luhukay neben Robin Dutt als einen der ersten Trainerkandidaten sehe, die gegebenenfalls auf einem Stuhl sitzen, der hochgehen kann, glaube ich, dass sie sich auf jeden Fall mit diesen vier Spielern definitiv verstärkt haben und dass alle vier Spieler gegebenenfalls sogar zum Stammpersonal gehören könnten. Das sehe ich auch so. Ich glaube, das sind zumindest drei ganz gute Verpflichtungen, die die Mannschaft wirklich weiterbringen. Ja. Bin ich sehr gespannt. Für mich Berlin gefühlt kein Abstiegskandidat. Okay. Der gute Ivanschitz, der ja, glaube ich, mal bei Mainz gespielt hat, ne? Ja, bis vor ein paar Tagen noch, ne? Vor ein paar Tagen hat er mal bei Mainz gespielt. Wechselt zur UD Levante, noch bekannt uns Hannoveranern, und zwar aus der letztjährigen oder aus der letztsaisonlichen, kann man das so sagen? Nee, ne? Hört sich aber gut an. Ne? Euroleague-Saison haben wir ja das ein oder andere Spiel gegen die gehabt und Levante zur Information, ich habe es nachgeschlagen, sind Elfter geworden in der letzten Saison, sind damit also nicht international, sprich Ivanschitz wird nur spanischen Pokal und Primera Division spielen. Ja, Ivanschitz hatte vorher ja dem FC abgesagt, kann man ja noch mal so ein bisschen dazu reinbrauen. Sicher. Der war ja auch beim FC im Gespräch, hat dann recht schnell abgesagt, ja gut, wenn ich es mir aussuchen könnte, ob ich in Zukunft in Köln oder irgendwo in Spanien arbeite, ja, dann gehe ich doch auch lieber nach Spanien. Völlig richtig, ja. Hast wenigstens ein schönes Wetter, wenn du auf der Bank sitzt. Ja, eben. Beşiktaş Istanbul hat einen Comedy-Transfer vor, und zwar Ronaldinho, 33 Jahre alt. Ich habe eigentlich gedacht, der ist älter. Mhm. Und spielt aktuell bei Athletic Mineiro. Er steht vor einem Engagement, und zwar für ein Jahr. Beşiktaş bietet ihm einen Einjahresvertrag an und ja, ist einfach mal, damit was mal erwähnt hat. Ich glaube, grundsätzlich für die Aufmerksamkeit, für die Medien etc. ist so ein Ronaldinho-Transfer immer ganz, ganz hilfreich, glaube ich. Ja, auch für auch da wieder die Merchandise-Verkäufe und sowas. Wobei ich ja glaube, im Moment sind die Leute in der Türkei ja eher daran interessiert, dass irgendwelche Einkaufszentren nicht gebaut werden. Ja. Meiner Meinung nach ist so eine Verpflichtung immer sehr, sehr mit Argwohn zu betrachten. Auch da. Und ist mir aber auch egal, wenn jemand das stört, muss ich wieder ein Gladbacher Beispiel nennen, denn auch in Gladbach hat mal ein Giovane Elber sehr lange auf der Tribüne gesessen. Und naja, ich weiß nicht, ob solche Transfers immer ganz gut sind. Allerdings ist er natürlich mit 33 meiner Meinung nach immer noch ein Alter, wo er noch 1, 2, 3 gute Jahre als Stürmer vor sich hätte. Und von daher kann das auch ein Gewinn sein. Das muss man abwarten, wie das wird. Muss mal gucken, wie der Junge in Form ist. Der hat ja auch bis vor ein paar Monaten noch in der Nationalmannschaft gespielt, ist aber jetzt endgültig aussortiert worden. Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass Kevin Prinz Boateng Mailand wohl in Richtung, dreimal darfst du raten. Blues? Völlig richtig, Chelsea verlassen wird. Und zwar, da ist noch keine Ablösesumme etc. irgendwie im Gespräch, aber Boateng möchte wohl den Club verlassen. Chelsea öffnet wohl die Arme und auch den Geldbeutel. Und auch die Gefängniszellen. Ja, vielleicht, ich denke mal. Ich bin ja auch jemand, der wirklich eher auf die Enfant Terribles beziehungsweise auf die bösen Kerle steht in jeglicher Art von Sport. Aber der Typ geht für mich gar nicht. Das ist wirklich einer, Und sowas sage ich selbst, das ist ein Hassobjekt für mich, dieser Mann. Okay. Obwohl Hass natürlich ein sehr schlimmes Wort ist, um mal ein bisschen Sarkasmus hier reinzubringen. Aber den kann ich überhaupt nicht leiden, den kann ich von seiner Art nicht leiden. Den, ich mag die Art nicht, wie er Fußball spielt. Nee, echt nicht? Nee, und Butter bei die Fische, ein Mann für mich, den ich nicht brauche in meinem Fußballfan-Dasein, von mir aus ab zum VfR Neuss, um meinen Verein hier aus der Nähe zu nennen und nie mehr sehen, nie mehr hören. Also für mich ein absolutes No-Go der Spieler. Okay, ich finde spielerisch ist das der Prototyp irgendwie von einem modernen Fußballspieler, aber ja, natürlich menschlich ist der Typ natürlich ja, grenzwertig. Ist natürlich ein grenzwertiger Typ, aber spielerisch muss ich sagen, eine Granate. Es zeigt ja auch, dass wenn wir beide da mal anderer Meinung sind, zeigt ja auch, dass wir nun mal halt Ahnung von der Materie haben. Denn wenn wir uns immer das Gleiche hin und her sagen würden, dann könnten wir es auch sein lassen, dieses Produkt an den Mann zu bringen sozusagen. Völlig richtig, Pocho. Alles, was du sagst, natürlich völlig richtig. Die letzte News, also die vorletzte News, die ich habe, ist Christian Eriksen. Ich habe es vorhin schon mal ein bisschen angeteased. Liegt wohl bei einem Engagement beim BVB. Die Chancen sinken da immer mehr. Aus dem Umfeld von Eriksen hört man wohl immer mehr, dass er wohl nach England oder nach Spanien wechseln will. Aber Eriksen, wenn du den in deine Mannschaft bekommen willst, dann solltest du alle Hebel betätigen, um das zu realisieren. Spielt aktuell noch bei Ajax Amsterdam, spielt dort wie immer eine Bombensaison. Kenne ihn da leider nur von Eurogoals, von Eurosport, weil ich bin nicht der große Ehrendivisie-Gucker. Aber nun Christian Eriksen, wenn du den bekommen kannst, tu alles Mögliche, um den zu bekommen, denn der Typ ist arschjung, ich glaube 21, 22 Jahre alt. Hat aber jetzt schon ein gewisses Standing. Und hat Marktwert von 18 Millionen laut Transfermarkt. Das ist ja auch nicht einfach mal von der Hand zu weisen. Ne? Mario Götze, 20 Jahre alt, 37 Millionen. Marktwert von 42 Millionen, ja. Also da geht schon noch ein bisschen mehr. nee, Christian Eriksen musst du holen. Wenn du die Möglichkeiten hast, musst du Eriksen holen. Ist eigentlich einer meiner Lieblingsspieler, muss ich fast schon sagen. Ich schwärme von dem Typen schon ewig. Ja. Ja. Das ist auch mal ewig so ein Wort, was man bei dem Lebensalter echt mal. Ja, egal. Genau. Viele werden es mit Sicherheit auf Kabel 1 gesehen haben, denn oder nicht gesehen haben, weil ich war auch ein bisschen überrascht, als meine Eltern auf einmal Kabel 1 angeschaltet haben, wobei wir doch einfach nur Deutschland gegen Holland gucken wollten bei der U23 EM, glaube ich, oder WM, EM, ne? EM ist es, ja. Und es ist nicht die U21 WM. U21, Entschuldigung. U21 EM, die natürlich, wie soll es auch anders sein, bei einer Europameisterschaft in Israel stattfindet. Ja. Wir gehören aber zur UEFA-Nummer halt. Ne? Ja, na, was willst du machen? haben sehr, sehr unglücklich 3-2 gegen Holland verloren, irgendwie in der 90. Minute noch ein Kopfballtor reinbekommen. Ja, war ganz schön bitter. Heute gibt es das zweite Gruppenspiel gegen Spanien, gegen Isco und Teo und Co. Also, wenn ich das schon höre, Alter, das gibt, glaube ich, so eine Art Backenfutter. Ich hoffe nicht, dass irgendwie weggejobbt wird. Das würde ich mir wirklich nicht wünschen. Vor allen Dingen nicht für deinen Hermann, weil der ja wirklich immer wacker kämpft. Der Flacco, ja, ja. Flacco. Muss er jetzt beim Training in einem Oranje-Trikot? Muss in Zukunft beim ersten Training der Borussia im Oranje-Trikot auflaufen, weil er mit dem Superstürmer Luc de Jong gewettet hat, dass halt die eigene Mannschaft gewinnen wird. Ansonsten hätte Luc de Jong mit dem Bundesadler auflaufen müssen. Wer jetzt das Schlimmere losgezogen hat, besonders auch dadurch, dass er verloren hat, sei mal dahingestellt. Luc de Jong war aber mit Abstand der schlechteste Spieler von Holland, also. Ich habe es ja nicht ganz gesehen, aber wenn ich da meinen Vater zitieren darf und weil ich da auf Twitter auch drauf angesprochen worden bin, dass das Platt ja manchmal ein bisschen rauskommt. Ich zitiere da gerne meinen Vater, der sagte, der spielt bei Holland genauso blöd wie bei uns bei der Borussia. Und ja, das zeigt natürlich, auf Punkt gebracht, aber. Ja, hat er recht mit vielleicht sogar. Hat er völlig recht gehabt. Er spielt genauso blöd. Wo ist denn der Skatanschluss, Pocho, eigentlich? Ja, genau. Wo ist der Skatanschluss, ja. Am Ende so. Noch ein wenig was Melancholisches, Pocho. Ich möchte, dass du jetzt auch ein bisschen ruhiger agierst, dass du deinen Herzschlag ein bisschen runterregelst. Und zwar Phil Neville, der uns gefühlte 70 Jahre bei United und beim FC Everton begleitet hat. Ja? Beendet seine Karriere und will Trainer werden. Ja. Auch das, das sind Momente einfach, wo ich nicht genau weiß, wie ich darauf reagieren soll, weil es tut in meinem Herzen so weh. Ja, warte mal ab, wenn Flacco seine Karriere beendet. Ich bin gar nicht so ein großer Patrick Herrmann-Fan. Hör auf. Ich finde den. Aber hat scheiße gespielt gegen Holland. Ja, ich bin eher ja auch da ein Typ, der sagt, man muss solchen, besonders solchen jungen Kerls einfach die Chance geben. Es zeigt natürlich bei Neville, ich glaube 36 war, kann das sein? 136. Ja, so rum. Die haben noch so viele Jahre vor sich gegebenenfalls. Aber der Rücktritt von Neville ist natürlich auch wieder etwas, das sind alles Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, die plus minus ein paar Jahre älter sind als ich und die ich schon im Panini-Sammelbildchen geklebt habe, als es noch nicht mal ein Gameboy auf dem freien Markt gab. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen schade, aber auch irgendwann, ich finde das gut, wenn solche Leute dann von sich aus zurücktreten und dann einfach sagen, ich kann nicht mehr auf diesem Level spielen, als dann irgendwo halt, wie eben schon mal erwähnt, irgendwo nur noch auf der Tribüne zu sitzen und so weiter. Das bringt ja fast gar nichts. Und ja, ist schade drum, weil es halt ein Name ist, den man mit dem englischen Fußball auf jeden Fall immer verbunden hat. Ich habe gerade noch eine, ich habe jetzt mal nur die Überschrift und zwar Galatasaray ist wohl extrem heiß auf Emre Can. Ja, Emre Can hat ja auch aufgemuckt und möchte spielen. Ob es eine gute Idee wäre, den ziehen zu lassen, ist die zweite Frage. Man könnte ihn sicher ausleihen. Ihn zu verkaufen wäre meiner Meinung nach ein Fehler. Ich bin mal gespannt. Der kann ja noch für die Türkei spielen. Ja. Nicht mehr Einsatzzeit. Ja, er hat durch die Blume ja mal gesagt, dass er mehr Einsatzzeit bei den Bayern möchte. Ja. Dass und dass er halt auf jeden Fall auch die Position nicht unbedingt immer nur als dritte oder vierte Position, sondern eben auch diese Position innehaben möchte. Das ist natürlich schwer beim FC Bayern. Das ist auch für so einen jungen Spieler nicht nur schwer, das ist für jeden Spieler schwer, besonders nach einer Saison, wo die Abwehrleistung der Bayern einfach andere Höhen erreicht hat. Es wäre für ihn persönlich sicher kein schlechter Wechsel, aber ob Galatasaray da die Adresse ist, wo er sich verbessert, klar wird er spielen, aber ob er sich da verbessert, ist die zweite Frage. Ich denke auch, 4 Millionen bietet Galatasaray für Emre. Kann ich gar nicht sagen, ob das viel Geld für den Jungen ist oder nicht. Für einen Spieler, der irgendwie nur eine Handvoll Minuten... Ach ja, und Erik Abidal würde gerne für den FC Bayern München spielen, ja. Jetzt natürlich, wo sein Lieblingstrainer Pep Guardiola Trainer bei Bayern ist. Der würde im Moment nicht gerne für den FC Bayern München spielen, wenn er realistisch ist. Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Und wie ich auch in meiner Kolumne schon mal geschrieben habe, die wir natürlich auf vierecken2elver.tumblr.com finden können, Man muss halt meiner Meinung nach zwischendurch einfach mal die Vereinsbrille ausziehen. Und natürlich bin ich als Gladbach-Fan auch jemand, der gegen Bayern immer total aufgestachelt ist und natürlich auch gegen den FC total aufgestachelt ist. Aber da sind es halt Momente und wie jetzt beim FC, da finde ich es einfach nur traurig, dass die noch nicht mal es hinkriegen, einen Trainer zu verpflichten und so weiter. Mhm. Das wird auch sicher in einer der nächsten Ausgaben Thema sein, denn das Training beim FC, wenn ich das richtig gelesen habe, startet in 2 Tagen und beim Training sollte ein Trainer doch vorhanden sein, würde ich sagen. Das ist richtig. Ich bin auch überrascht, dass man ein Training startet ohne Trainer. Mhm. Ja. Finde ich sehr spannend, diese Lösung. Ich bin gerade noch auf allen Sportgazetten dieser Welt und finde nichts Neues mehr. Wenn was Neues kommt, werden wir das sicher entweder verzwitschern. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken bei @vierecken2elver. Und natürlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, im Gegensatz zu mir, weil die Fragen in letzter Zeit auch nochmal kommen, nein, der Pocho ist nicht bei Facebook, wird er auch nie sein, aber vierecken2elver ist bei Facebook und da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn da mal so ein Daumen hoch, nennt man das, glaube ich, oder Like kommen würde, weil wir möchten gerne, also ohne darum zu betteln, weil das haben wir nicht nötig und das wollen wir auch nicht, aber es wäre toll, wenn wir da 100 voll kriegen würden und da würden wir uns sehr darüber freuen. vierecken2elver.facebook.com, da findet ihr auch alle News, beziehungsweise alle ja, Neuigkeiten möchte ich es fast nicht nennen, weil da haben wir auch noch andere Wege, aber halt auch Links und auch manche Videos, die wir, beziehungsweise Chris, dann da aufstellt, die man sich auf jeden Fall mal angucken kann und die jedem Fußballfan sicher ein Thema sein wert sein dürften. So, einen Rausschmeißer habe ich jetzt doch noch gefunden, und zwar ist Bayer Leverkusen wohl fündig geworden auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger, und zwar Martin Montoya vom FC Barcelona. Barcelona! Ja, 22 Jahre alt, der gute Mann. Spielt übrigens jetzt auch in Israel bei der U21-EM für Spanien. Das soll wohl der Mann sein, der Dani Carvajal, der ja zurück nach Madrid gewechselt ist, ersetzen soll. Mhm. Ja, schön. Ja, klar. Auf jeden Fall brauchen sie da jemanden, denn Carvajal war auf jeden Fall ein Spieler, der richtig eingeschlagen hat, der richtig gute Spiele gemacht hat. Und naja, das ist ja fast dann schon eine 1:1-Übersetzung, die da entsteht. Das ist richtig, ja. So, das wäre es jetzt wirklich. Ich glaube, wir haben, also natürlich gibt es noch in unterschichtigen Ligen viele, viele Transfers, aber das wäre sonst einfach zu viel. Ich habe mir auch schon überlegt, ob wir irgendwie einen zweiten Liga-Block machen, aber es ist einfach zu lang und zu viel. Nächste Woche haben wir ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht machen wir zwei kurze Ausgaben, die dann kombiniert vielleicht in der Essenz ein bisschen länger ist, aber zwei schöne 40 Minuten oder 35 Minuten Ausgaben. Warum nicht? Wollen wir mal schauen. Genau. Alles auch für euch eben aus dem Grund, damit man sich alles mal zwischendurch auf dem Pott oder wo auch immer anhören kann. Denn wenn ihr länger als 35 Minuten auf dem Pott sitzt, solltet ihr euch Gedanken machen. Absolut. Mal zum Proktologen gehen. Ja. Facebook.com/4ecken2elver, da könnt ihr uns bitte liken, da würden wir uns freuen. Auf YouTube gibt es uns natürlich auch 4ecken2elver, da könnt ihr diesen Podcast auch nochmal nachhören. Natürlich auf iTunes sind wir vertreten, @4ecken2elver bei Twitter, 4ecken2elver.tumblr.com, da gibt es immer ein paar schöne News, auch die aktuellen Folgen und natürlich das Beste, Potschos Kolumne. Wollen wir mal sehen, wann es da die nächste gibt. Ja, ich denke, nächste Woche wird da sicher was kommen. Ich brauche ja immer so einen Anschubser, so einen Moment, wo ich dann eine Überschrift vor mir sehe und dann kann ich ja nicht aufhören zu schreiben und dann werde ich es bestimmt nächste Woche, wo ich ein bisschen weniger arbeite als in den letzten Wochen, nochmal eine raushauen. Es muss natürlich selbst was passieren. Wenn man einen Künstler, der du wirklich bist, oder des geschriebenen Wortes, wenn man einen dazu anstachelt, eine neue Kolumne zu schreiben, dann kommt ja meistens nichts Gutes bei raus. Dann kommt nachher Wetz bei raus und da habe ich ja keinen Bock drauf. Völlig richtig, das wollen wir natürlich alle nicht, aber die ersten beiden Kolumnen könnt ihr euch natürlich nochmal nachlesen, die sind wirklich großartig. Die eine sogar mit YouTube-Link. Haben wir für diese Folge noch einen YouTube-Link? Gibt es irgendwas Lustiges? Ich sehe gerade David Alaba seine ersten Golfversuche. Ich glaube, ist nicht so spannend. Ist nicht so spannend. Wenn ich noch einen finde, haue ich ihn auf jeden Fall raus und dann werden wir ihn auf jeden Fall verzwitschern. Vermuscheln, verzwitschern, wie auch immer. So, das wär's, Pocho. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht an diesem heiligen Sonntag. Dito, genau wie mir auch. Bei mir ist es auch sehr heilig, dass gerade irgendwelche Kinder im Haus durchschreien, denen ich gleich mal erklären sollte, woher ich diese Narben im Gesicht habe. Ja, Pocho, da möchte ich natürlich nicht von abhalten und alle rechtlichen Grauzonen möchte ich ab jetzt umgehen, indem ich jetzt einfach Tschüss sage. Ich sage auch Tschüss und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.